Hallo und herzlich willkommen zu, ach übrigens, unserem wunderschönen Bonusformat. Und wie es so schön ist, wir sind zurück aus der Winterpause und kurz gesagt, ein schönes neues Jahr euch allen. Ob es jetzt 2023, 24, 25, 26 oder 27 ist, wenn ihr uns nachhört, wir freuen uns. Eine kleine Besonderheit haben wir in der heutigen Aufnahmesession, das heißt, die nächsten drei Folgen erscheinen, ohne Jürgen. Denn der hat gerade Besseres zu tun. Aber wir sind zum Glück nicht. Aber ihr hört es vielleicht schon. Wir sind zum Glück nicht nur zu zweit. Neben Dominik ist wohl kaum ein anderer Podcast so oft genannt wie seiner. Es ist Poschi vom Entbehrliches Podcast. Hallo Poschi. Hallo Jürgen. Nicht Jürgen. Oh Gott. Hallo Philipp. Hallo Dominik. Hallo, grüß dich. Was genau ist Entbehrliches gleich nochmal? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Der andere Flo und ich, wir haben einen kleinen Podcast, wo wir über entbehrliche Themen aus der Wikipedia reden. Okay. Und, jeder bringt ein Thema mit und dann passieren da skurrile, komische Sachen und wir haben viel Spaß dabei. Und das hast du schon mal empfohlen im Podcast, Philipp? Ich würde sagen, nicht nur einmal, sondern nahezu jede Folge erwähne ich irgendwann mal den Entbehrliches Podcast, weil die über so viele… Muss ich verschlafen haben bisher. Wir über so viele lustige Wikipedia-Anekdoten dank euch schon gestolpert bin beim Hören. Es ist einfach schön. Dankeschön. Ich kenne mittlerweile einen Hörer, der von uns zu euch gefunden hat. Aber einen? Ich glaube, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber von einem weiß ich es ganz nicht. Es wäre mega gezielt. Witzig, wenn einfach Tausende und Abertausende von uns zu euch wären, aber ein einziger andersrum. Das fände ich wirklich ultra witzig. Aber die hören dann auch jeweils den anderen nicht mehr. So die wechseln komplett hart die Lage. Ja, man kann ja nur einen also Podcast immer gleichzeitig ich, haben. Ja, gleichzeitig, aber von dem einen weiß ich, dass er Hörer von beiden ist. Also es war keine Abwanderung. Ja, und wenn du da draußen bist, oute dich. Die eine Person. Aber um gleich ein klein bisschen Werbung noch zu machen, neben eurem tollen Podcast, macht ihr auch demnächst eine Live-Sache. Erzähl doch davon kurz. Genau, der Jürgen, der jetzt heute nicht da ist, der organisiert im Afterwork in Nürnberg eine Podcast-Reihe, die heißt Podcast Brause. Und da ist der erste Aufschlag am 1. Februar um 19 Uhr. Und da kommen drei Podcasts und einer davon sind wir. Der zweite ist der Sean. Der dritte Podcast ist noch unbekannt oder noch geheim oder vielleicht weiß ich es nur noch nicht. Das gemischte Hack. Ja. Aber da gibt's weiß bei ich Burgern nicht. Gibt's denn nur Pommes oder Burger? Ja, für gemischtes Hack, das finde ich extrem witzig. Ach schön. Ja, zumindest werden wir da einer von drei Podcasts sein, die da live auf der Bühne sitzen und unser Ding durchziehen. Und wo ist das? Und im Afterwork in Nürnberg am 1. Februar um 19 Uhr. Und der Eintritt ist frei, man muss sich nur über die Webseite anmelden. Genau. Und wer jetzt sagt, das ist doch schon irgendwo mal gefallen, das ist die Location, die wir auch schon mal gespielt haben und es war sehr schön dort. Ja, es war sehr schön mit euch beiden. Und Sean war ja auch nein, dabei. Nein, nicht mit euch beiden, der Dominik war nicht dabei, bei dem einen Mal, Dominik wo ich da war. Covid. Sehr traurig. Aber, heutiges Thema. Ich habt ihr vorhin schon gesagt, ich bin echt Fan von dem Entbehrliches Podcast und auch von dem Format, einfach sich skurrile Wikipedia-Artikel oder wie ihr sagt, entbehrliche Wikipedia-Artikel rauszusuchen und da so ein bisschen in so ein Rabbit Hole zu fallen. Und ihr hattet ja schon so ein paar Sachen, wo ich sage, Mensch, da hole ich euch eigentlich jetzt mit so einem Thema vielleicht beide ab. Sowohl den Dominik mit seiner Vorliebe von Sport, als auch dich, Poschi, für dein Vorliebe für skurrile, Wikipedia-Dinge. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Naja, weil ihr hattet ja schon zum Thema das Extrembügeln, aber auch so dieses verrückte Käserollen, also dieses Event, wo lauter Leute einem riesigen Käse den Berg hinterher stürzen, in der obskuren, beziehungsweise sehr hoffnungslosen versucht, das Ding zu fangen. Ja. Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen und habe mal so ein bisschen geguckt und habe mir drei skurrile Events, die auch noch so stattfinden, rausgesucht. Okay, schieß los. Ja. Also, meine Nummer eins, also das ist jetzt nicht wertend, sondern einfach nur eine willkürliche Reihenfolge. die ist schon auch wieder vorbei. Die hat stattgefunden von 2012 bis 2016 in Bottrop. Of all places. Of all places, Bottrop. Und das ist nämlich die Handtaschen-Weitwurf-Weltmeisterschaft. Okay. Präsentiert von Bruce Danell, oder? Ich weiß es nicht, aber das ist eine sehr gute Idee. Es gibt aber ein goldenes, es gibt die goldene Tasche, das ist das, oder das goldene Täschchen, das ist so der Hauptpreis, das ist eine aus Kupfer gefertigte Wandertrophäe, die dann immer verliehen wird. Es ist ein bisschen traurig, dass die goldene Tasche aus Kupfer ist, oder? Also tatsächlich habe ich auch, mein erster Gedanke war tatsächlich gar nicht, was für ein Scheiß, sondern ob die da in die Handtaschen dann was einfüllen, damit man das besser quasi werfen kann. So. Ja, da habe ich auch irgendwie Artikel drüber gelesen, dass sich Leute beschweren haben, dass da irgendwie in Anführungszeichen gedopt wird, wenn da Leute halt irgendwo heimlich irgendwelche Nähte nochmal verstärken oder ähnliches, also unnatürlich Gewicht einbringen. Es müsste sonst eine handelsübliche Tasche sein, oder? Ich glaube, das Ganze ist auch jetzt nicht so unendlich ernst, aber fand ich einfach so eine schöne Kleinigkeit, wo ich sage, ach ja, das kann man doch mal machen. Ich frage mich jetzt gerade, wie man die wirft. Ist das so wie Kugelstoßen, dass man sich da so selber dreht und dann sie wegstößt? Oder? Okay. Ich habe das jetzt eigentlich nur kurz nehmen wollen, aber beim Durchlesen der ganzen Sache bin ich nämlich auch genau auf das, was du gerade meinst, gestoßen, dass es nämlich einfach verschiedene Techniken gibt, sie zu werfen. So entweder diskusmäßig, also dass du sie so aus dem Handgelenk schleuderst, oder so hammermäßig, dass du dich drehst und sie dabei von dir wirfst, oder dass du sie stößt, wie beim Kugelstoßen. Und das sind wohl jeweils unterschiedliche Techniken, die auch zu unterschiedlichem Erfolg führen. Genau, also von daher, es gibt da wohl vieles. Ich weiß nicht, ob die dann in der gleichen Disziplin einfach alle gegeneinander antreten und dann die eine Technik eigentlich alle anderen platt macht oder ob die jeweils gewertet werden. Das weiß ich jetzt nicht genau. Okay, also gibt es da Videoaufnahmen dazu? Da habe ich tatsächlich nicht danach gesucht. Das wäre eine gute Idee gewesen. Dann habe ich heute Abend jetzt schon was vor. Sehr gut. Ich kann dir auch gleich noch was empfehlen und zwar etwas, von dem ich weiß, dass es Videoaufnahmen gibt. Habe ich mir nämlich angeguckt. Und zwar, es gibt nämlich die sogenannte, und ich entschuldige meine Aussprache, La Bourquelade oder auch La Fête du Cochon, also zu Deutsch das Schweinefest oder Schweinefestival. Okay, naughty. Das ist ein Schweinefestival im Südwesten Frankreichs und das wird erstmalig 1975 stattgefunden. Das ist einfach so eine Art, keine Ahnung, sowas bei uns wäre was wahrscheinlich sowas, so eine Art Kirchweih, also so ein Rummel, so ein Fest. Wo eine Schweinekirchweih? Ja. Aber das hat ein bisschen eine Besonderheit. Ich vermute, in dem Eck gibt es den ein oder die andere Schweinezüchterin. Und da gibt es dann nämlich ein paar Wettbewerbe und die werden von der Confrérie du Cochon ausgerichtet, also der Bruderschaft der Schweine. Dann gibt es nämlich dort nicht nur Schweinerinnen, ein Wettessen, sondern... Ist das eine Schweine-Olympiade, sag mir die Wahrheit? Ja, so ein bisschen. Aber so das Absurdeste ist Le Championnat de France du Cri de Cochon. Und mein Schulfranzösisch ist nicht wahnsinnig gut. Ihr werdet wahrscheinlich nicht sofort wissen, was es ist. Oder könnt ihr Französisch? Ich habe keine Ahnung. Du kannst mir hier sonst was erzählen. Also zu Deutsch sowas wie die französische Meisterschaften im Schweinequieken. Oh, adorable. Ich hoffe, es ist kein Todesquieken. Ich wollte gerade sagen, es klingt auf den ersten Blick sehr süß, aber es könnte auch gequältes Quieken sein. Ah, oh mein Gott, nein. Und es ist alles davon. Und zwar, ich habe da auch Videos davon. Ist so Hellraiser-mäßig, so Pleasure und Pain. Schweine-Hellraiser. Das ist ein Crossover, was ich sehen möchte. Und was ich da gesehen habe, ist, und das passiert wohl nicht selten, dass da auch Leute kostümiert auf eine Bühne gehen. Die kriegen halt alle ein Mikrofon und dann machen die da halt so Schweinegeräusche und das Publikum bewertet dann. Oder vielleicht gibt es auch eine Jury. Das war jetzt nicht so ersichtlich. Aber jemand ist da jetzt eben unterwegs gewesen und stand dann vor Publikum in so einem Schweinekostüm und machte dann eben die Geräusche vom kleinen Ferkel dann bis zum ausgewachsenen Eber und dann inklusive einer Performance, wie er sich so zu Boden wirft und dann eher so ich sag mal, letztes Quietschen von sich gibt. Also es war eher etwas derb. Und unten stand dann das Publikum, das so ein bisschen wissend nickt und dann am Schluss nach dieser Performance einfach applaudiert. Also das heißt, das ist so eine Art Poetry Slam, aber mit Schweinequieken. Ich frage mich ja, dieses Festival, wie viele Tage geht es und ist das so der ganze Kreislauf eines Schweins? Am Anfang ist irgendwie der Quiekwettbewerb von am Anfang ist der Quiekwettbewerb der kleinen süßen Schweinchen. So irgendwie in der Mitte ist dann irgendwie dann das Schweinerennen von den in Blüte ihres Lebens stehenden Schweine und am letzten Tag ist dann irgendwie das Wettessen, oder? Das weiß ich nicht. Also, das könntest du mal nachgucken. Also es gibt einfach auch es gibt mindestens eine Facebook-Seite dazu und ich kann mir auch gut vorstellen, das ist da, lafetteducochon.fr gibt es auch eine Homepage. Aber das findet noch nach wie vor statt, ja? Ja. Ja, Poschi, wie viele Urlaubstage hast du vom letzten Jahr noch? Ich habe noch ein paar, also wir könnten los jetzt dann also später. Letztes Jahr hat es zwischen 20. und 29. Mai stattgefunden, also 9 Tage lang Schweinerei. Okay, dann haben wir noch ein bisschen. Geil. And the third one? And the third one findet statt in Brunsbüttel. Brunsbüttel! Brunsbüttel. Okay. Das klingt wie, als wenn es ums Eck wäre. Nee, ist ein bisschen weiter weg. Auch das ist schon relativ alt. Das hat 1978 das erste Mal stattgefunden. Und naja, so das erste Mal fand es halt statt, dass in dem Jahr ein paar Leute mit einem Radio, Bier und Co. eine Menge Spaß hatten. Und was ist das ganze Ding jetzt? Naja, sagen wir so, das findet am Deich statt. Beziehungsweise nicht am Deich, sondern jenseits. Also am Vorabend gibt es erstmal Wattstock. So ein Musikfestival, das findet da statt. Und dann am Tag drauf ist das eigentliche Event. Und initiiert hat es, beziehungsweise dann also irgendwann professionalisiert hat es auch ein Herr Jens Rusch. Der war nämlich selbst mal krebserkrankt und hat dann gesagt, also der war dann auch genesen, so wie ich es verstanden habe, und hat dann gesagt so, Mensch, das ist so ein Mist, du musst da auch irgendwie mit Geld aufkommen, kannst ja nicht arbeiten und so. Und hat gesagt, ey, ich möchte hier was Gutes tun und ich möchte so eine Art Benefizgala machen und so Spenden sammeln. Und hat gesagt, okay, diese Organisation oder dieses Event, das ich immer noch nicht genannt habe, ja, professionalisieren wir jetzt und machen zu so einer Benefizveranstaltung. Okay. Und jetzt kommt so ein bisschen der Punkt. Das ist ein Event, das dauert nur 4 Stunden lang. Und es gibt wirklich aus sehr guten Gründen nicht die Möglichkeit, es länger zu machen. Weil es im Watt stattfindet? Genau. Es findet nämlich im Watt statt. Das heißt, wenn da sich das Meer verkriecht, dann wird da mit bis zu, ich glaube in einem Jahr hatten wir mal 500 Athletinnen und Athleten, spielen sie alles Mögliche. Unter anderem Fußball, Handball, Volleyball, oh Gott. Schlittenrennen. Und auch sehr spektakulär, Aalstaffellauf. Wobei dafür kein echter Aal mehr genommen wird. Sondern, ich wollte es gerade sagen, da ist doch hier Naturschutz, Tierschutz lässt das nicht mehr zu. So. Ja, man nimmt jetzt einen mit Reis gefüllten Fahrradschlauch, wo man einen kleinen Vibrator einbaut, sodass die Übergabe halt möglichst bescheuert ist und das Ding irgendwie rumvibriert und rumwackelt. Vibrator? Oh Gott. Und das ist eigentlich regelmäßig, wenn das stattfindet, ist dann einmal kurz so die Medien voll damit, weil das natürlich wahnsinnig witzige Fotos sind, wie da irgendwie Leute so Handball versuchen zu spielen und natürlich alle völlig vollgematscht sind mit dem Watt. Und es gibt auch etliche Sportarten, die jetzt halt irgendwann mal aufgeführt wurden, beziehungsweise ausgeführt wurden, die inzwischen nicht mehr so üblich sind oder die nicht mehr dabei sind. Unter anderem Fischtennis. Euterball, Gummistiefelweitwurf, Tauziehen und was ich auch besonders schön finde, wo es jetzt fast schade ist, dass Jürgen nicht dabei ist, war zwar nicht direkt dort vor Ort, aber an einer anderen Stelle, aber trotzdem im Watt wohl, Golf. Also okay. Fischtennis finde ich halt aufgrund der Nähe zu Tischtennis halt allein schon fantastisch. Ja, also das ganze Ding ist eigentlich ein laufender Wortwitz, weil dann, also es wird alles irgendwie auf Watt gezogen. der Schiedsrichter wünscht sich nicht ein sauberes Spiel, sondern ein dreckiges Spiel, weil natürlich alle sich die ganze Zeit vollmatschen und jeder noch so blöde Wortwitz in Sachen Watt, Dreck und Matsch wird mitgenommen, was nur geht. Ganz fantastisch. Ja, das ist großartig. Ja. Du hast dann auch tatsächlich, also ich finde es auch spannend, du musst dann auch alles echt sehr gleichzeitig tun, damit du das alles durchbekommst, dein komplettes Programm, weil die Deadline rückt näher und man kann dabei zuschauen. Ja, vor allem stell dir wirklich so vor, wir brauchen noch 5 Minuten länger. Nee, das geht wirklich nicht. Aber ich musste jetzt gerade hier an Fortnite und Co. denken, wo das Feld immer kleiner wird und wer halt am Schluss überbleibt, der ist halt der Gewinner. So. Aber das ist wahrscheinlich zu der gleichen Zeit, als sie keine echten Aale mehr genommen haben, haben sie auch gesagt, so ungefähr, wir können nicht wirklich Leute vom Watt schlucken lassen. So. Und das Ding heißt einfach Watt-Olympiade, aber mit O-L-Ü-Olympiade. Also hier auch hier wäre ich wirklich interessiert, das in live zu sehen. So, also, you've sold. Ja, vor allem auch, das klingt auch irgendwo ein Stück weit so, wie so ein lustiges Spektakel, wo Leute zusammenkommen. Bisschen Unsinn passiert, dann müssen sich nachher halt alle wieder abwaschen, alle lachen gut und du machst das für einen guten Zweck. Eigentlich coole Sache. Großartig. Ja. Und alles, was du übrig gelassen hast, wird dann eh weggespült. Also du musst gar nicht so viel aufräumen. Ich bin nur ein bisschen immer noch verwirrt, was wohl Euterball ist. Und ich finde, Fischtennis klingt auch ein bisschen etwas, was aus Monty Python kommen könnte. Ja, ich stelle mir tatsächlich auch so vor, dass sie dann so einen Fisch haben, um dann den, weiß ich nicht, über den Tisch zu schlagen oder so. Ja, oder sie nehmen den Fisch, um den Ball zu schlagen. Ich frage mich halt auch, warum man nicht Fisch mit allem machen kann, also mit allen Sportarten, weil ich glaube, mit Fischgolf ist auch ziemlich brillant so. Oh ja, stimmt, Fischgolf. Sehr gut. Ja. Philipp, vielen herzlichen Dank, du hast einmal mehr meinen Horizont erweitert. Schön, freut mich sehr. Ja, danke. Sehr gerne. Ansonsten, wenn ihr die Wikipedia-Artikel nachlesen wollt, müsst ihr gucken, die sind teilweise in der deutschen, in der englischen bzw. in der französischen Wikipedia zu finden. Müsst ihr ein bisschen gucken. Ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Ciao.